Die Zeitung Rodong-Sinmun fragte am 9. September anlässlich des 68. Gründungstages der DVJK einen Leitartikel mit dem Titel »Unsere Republik wird als ein würdevoller, starker und besiegbarer sozialistischer Staat für immer ihre Macht demonstrieren«.